1 Samuel chapter 24. 1. Samuel Kapitel 24, bitte. Continue in the life of David. Wir fahren fort mit dem Leben Davids. And let's pray. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen and Abend. Ask you to bless these words to our lives. Segne diese Worte in unserem Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 1 Samuel 24. 1. Samuel 24. Okay, now it came about when Saul returned from pursuing the Philistines, he was told, saying, "Behold, David is in the wilderness of En-Gedi." Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. In 1 Samuel 23, remember the principle that God pre-plans our deliverance. Im Kapitel davor haben wir gesprochen, dass Gott schon unsere Befreiung vorausplant oder and mit einplant. Saul almost had David. Saul hatte David beinahe. And then the messenger came. Dann kam ein Bote. And told Saul that the Philistines had invaded the land. Und sagte Saul, dass die Philister ins Land eingefallen sind. And God perfectly timed David's deliverance. Und Gott hat eben die Befreiung von David perfekt geplant. So now Saul is back. Saul ist jetzt zurück. Verse 2. Saul, Vers 2. Then Saul took 3,000 chosen men. Und Saul nahm 3,000 auserlesene Männer. Verse 3. He came to the sheepfolds on the way. Und kam zu den Schafhürden am Weg. Where there was a cave. Wo eine Höhle war. And Saul went in to relieve himself. Und Saul ging hinein, seine Füße zu bedecken. Some people believe that's to go to the bathroom. Manche meinen, dass es hat einfach nur aufs Klo müssen. Some people believe it's to just relax. Andere vielleicht, sich auszuruhen. Anyway, he was in the cave. War halt in der Höhle. And now David and his men were sitting in the inner recesses of the cave. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. And the men of David said to him. Da sagten die Männer Davids an ihm. Behold, this is the day of which the Lord said to you, behold, I am about to give your enemy into your hand. Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben. And you shall do to him as it seems good to you. Damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. So God spoke to David. Also hat Gott zu David gesprochen. Gave him a word. Gab ihm ein Wort. I'm going to deliver your enemies into your hand. Ich werde deine Feinde in deine Hand ausliefern. And suddenly they're in the cave hiding from Saul, and Saul comes in to go to the bathroom. Und die jetzt sich vor Saul versteckt haben, zu denen kommt jetzt Saul hinein, ohne es zu wissen. Or to go to the bathroom. Dort aufs Klo zu müssen. Or to take a nap. Oder vielleicht nur dort ein Schläfchen abzuhalten. And they from the inner darkness of the cave see him coming in. Und aus dem dunkelsten Teil der Höhle sehen sie ihn jetzt gegen das Tageslicht. Then David arose and cut off the edge of Saul's robe secretly. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. And it came about after that David's conscience bothered him. Aber danach geschah es, das schlug dem David das Herz. Because he had cut off the edge of Saul's robe. Weil den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. So he said to his men. Und sagte zu seinen Männern. Far be it from me because of the Lord that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed. Das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte. To stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed. Meine Hand an ihm zu legen, denn ist der Gesalbte des Herrn. David persuaded his men with these words and did not allow them to rise up against Saul. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. And Saul arose, left the cave and went on his way. Und Saul stand auf, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Now afterward David arose and went out of the cave and called after Saul. Danach machte David sich auf, ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her. Saying, my Lord the king. Mein Herr und König. And when Saul looked behind him, David bowed with his face to the ground and prostrated himself. Und Saul sah sich um, und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. And David said to Saul, "Why do you listen to the words of men saying, 'Behold, David seeks to harm you?'" Da sagte David zu Saul, "Warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück?" Behold, this day your eyes have seen that the Lord had given you into my hand in the cave. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. And some said to kill you. Und man drängte mich, dich umzubringen. But my eye had pity on you, and I said, I will not stretch out my hand against my Lord. For he is the Lord's anointed. Aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. How does this verse apply to us? Wie wendet sich dieser Vers auf uns an? What does it mean to be the Lord's anointed? Was bedeutet es, der Gesalbte des Herrn zu sein? And what does it mean to stretch forth your hand against him? Und was bedeutet es, seine Hand auszustrecken nach dem Gesalbten des Saul Herrn? Was selected by God to be king over Israel. Saul wurde von Gott ausgewählt, um König über Israel zu sein. He is the anointed king. Der gesalbte König. For David to stretch forth his hand against the king, dass David seine Hand ausstreckt gegen den König, was to kill him. Würde bedeuten, ihn zu töten, to execute him, ihn hinzurichten, that David would take it upon himself, dass David es auf sich nehmen to würde, play God in the life of Saul. Gott, die Rolle von Gott einzunehmen im Leben Sauls, because God had put him as king over Israel, weil Gott ihn ja bestellte als König über Israel, and it would have been wrong for David to have executed Saul, und es wäre falsch gewesen, wenn David Saul hingerichtet hätte, and removed him from being king, und ihm einfach so von der Regentschaft entfernt hätte. So he did not stretch his hand against the Lord's anointed. So streckte er die Hand nicht aus nach dem Gesalbten des Königs. Now this verse has been often used, oft wurde dieser Vers verwendet, by leaders, von Führern, to protect themselves from accountability, sich abzuschirmen oder zu drücken vor Rechenschaft abzulegen. Now in any congregation we can have one of at least two problems. In jeder Versammlung können mindestens zwei dieser Probleme sein. We have an abusive leader. Wir haben einen Führer, der missbraucht, who is taking advantage of a godly congregation, der eine gottesfürchtige Gemeinde ausnützt. Or we have a godly leader, oder wir haben einen gottesfürchtigen who Führer, is being abused by certain people in a godly congregation, der von manchen Leuten ausgenutzt wird, die in einer sonst gottesfürchtigen Gemeinde sind. Because of these two possibilities, wegen diesen zwei Möglichkeiten, every congregation should have a board of elders. Sollte jede Gemeinde oder jede Versammlung einen Älteste haben, Ältestenrat. Eventually. Irgendwann. Maybe not immediately, but eventually. Vielleicht nicht sofort. As the church grows, so während indem die Gemeinde wächst, there has to be accountability. Muss Rechenschaft and protection werden. For the church and protection for the leader. Und es muss ein Schutz da sein für die Gemeinde und aber auch ein Schutz für den Pastor. Because abuse can go both ways. Weil nämlich Missbrauch von beiden Seiten stattfinden kann. There have been more than one person in the last 20 years. Es gab mehr als eine Person in den letzten 20 Jahren. Who was very abusive to me. Die sehr sehr einen großen Missbrauch gemacht hat. And I have people who could testify to that. Und ich habe auch Leute, die das bestätigen können. It can go both ways. Bezeugen können. Und das kann nämlich in beide Richtungen sein. The leader or the preacher or the pastor of the church, der Führer, der Prediger der Gemeinde, der Pastor, has to have people around him who represent the church, muss Leute um sich haben, die die Gemeinde repräsentieren, who can give feedback, die eben Rückmeldung machen from können the church, von der Gemeinde, in case for some reason, either ignorantly or arrogantly, falls aus irgendeinem Grund, möge es jetzt ignoranterweise oder arroganterweise sein, the church is being abused. Die Gemeinde missbraucht wird. Or manipulated. Manipuliert. Or taken advantage of. Oder übervorteilt. Or neglected. Vernachlässigt. Accidentally. Zufällig. There needs to be those kind of people, da müssen die Leute sein, who can protect the church from either the ignorance or the arrogance of the leader. Die eben die Gemeinde beschützen müssen vor entweder Ignoranz oder der Arroganz der Leitung. Equally, there needs to be that same group of people. Gleichzeitig muss aber auch eine Gruppe Leute sein, oder die gleiche Gruppe von Leuten. Who can protect the leader? Die den Führer beschützen. From either the ignorance or the arrogance of the church. Von entweder der Ignoranz oder Arroganz der Gemeinde. Now in this situation, in dieser Situation, Saul is abusing David. Missbraucht Saul David. David did not conspire against Saul. David hat sich nicht gegen Saul verschwört gehabt. If you look at verse 20, Vers 20, you see what Saul finally says to David. Du siehst, was Saul zum David schließlich sagt. And now behold, I know that you shall surely be king. Und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst. And that the kingdom of Israel shall be established in your hand. Und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. But you keep reading 1 Samuel and you see that David and that Saul continually tries to kill David. Trotzdem, wenn man das Buch des 1. Samuels sich durchliest, sieht man ja eigentlich nur, wie Saul den David zerstören will. So what is driving Saul? Von was wird Saul angetrieben? Insecurity. Unsicherheit. Unbelief toward God. Unglaube Gott gegenüber. Rebellion. Rebellion. And yet he's telling Israel, doch sagt er Israel, that David is conspiring to kill him. Dass David sich verschworen hat, ihn zu töten. So all of Israel is deceived. Das heißt, ganz Israel ist getäuscht. To kill David. Um David zu töten. When actually the problem lies with an abusive leader. Obwohl das Problem eigentlich bei einem missbrauchenden oder missbräuchlichen Führer liegt. He's willing to kill his son Jonathan. Er ist bereit, seinen Sohn Jonathan zu töten. Willing to kill David, who slew Goliath. David zu töten, der doch Goliath erlegt hat. To protect his interests. Nur um seine eigenen Interessen zu bewahren. Can this happen in the church? Kann das in der Gemeinde passieren? Absolutely. Ja. What protects us from that? Was beschützt uns davor? One word. Ein Wort. Accountability. Und zwar ist das die Rechenschaft abzulegen. Accountability. Everything is open. Alles ist offen. We have accountability for what we say. Wir legen Rechenschaft ab für das, was wir sagen. For what we do. Was wir tun. For where we are. Was wir darstellen oder for wer wir sind. For the money that we have. Mit dem Geld, das wir haben. The more transparent we can be. Je durchsichtiger oder transparenter wir sind. The better we are. Desto besser sind wir. We have someone we give accountability to. Wir haben wem, den wir Rechenschaft ablegen können. I have to answer to somebody. Ich muss jemanden Antwort geben. Somebody has the right to say, Pastor Rob, you're wrong. Jemand hat das Recht zu sagen, Pastor Rob, du irrst. You don't think that Pastor Mike would walk up to me after service? Glaubt ihr nicht, dass Pastor Mike zu mir kommen würde nach dem Gottesdienst? And say, Pastor Rob, I do not agree with what you spoke on tonight. Und sagen, Pastor Rob, ich stimme mit dem nicht überein, was du heute you gesagt hast. You think Pastor Matt would be afraid to do that? Glaubt ihr, Pastor Matt hätte die Angst? Not at all. Nein. They would tell me immediately. Die würden mir gleich sagen. I don't agree. Ich stimme nicht überein. If they don't understand. Wenn sie es nicht verstehen, they might say, I'm not sure if I understood that. Können sie vielleicht sagen, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das so let's verstanden go over that. Habe. Wiederholen wir das. But if we are accountable first to the Bible. Denn wenn wir der Bibel zuerst Rechenschaft ablegen. And we have to be careful to interpret it historically. Und wir müssen achtsam sein, es historisch zu interpretieren. With Jesus Christ in the middle. mit Jesus Christus im Zentrum. Lest we enter into some kind of an Old Testament works program. Dass wir nicht in einem alttestamentarischen Werkeprogramm enden. We have to be careful of the principles that we transfer from the Old Testament to the New Testament. Wir müssen achtsam sein, wie wir Prinzipien vom Alten in das Neue Testament übertragen. Lest we come up with some kind of a strange heresy like they had in the book of Colossians. Sonst enden wir in Irrlehren, so wie das bei der, in der Kolossergemeinde der Fall war. And we need to stay within a multitude of counselors. Und wir müssen ständig, wir sind ständig vom Rat abhängen, Proverbs, von der Mehrzahl. Proverbs 11:14. Weil in Sprüchen 11:14 steht. And for us, that's the Christian community. Und das ist eben die christliche Gemeinschaft. We have a multitude of preachers in the evangelical world. Wir haben eine Vielzahl von Predigern in der evangelischen There's Welt. Great preachers in der evangelikalen Welt. Wir haben, da gibt's einen Prediger jeden Sonntag. Every Sunday morning there's preachers on every morning here in Austria. Hier every in Österreich. Sunday morning. Jeden Sonntagmorgen gibt es Prediger, die sprechen. And we can hear and we can measure. Wir können hören, wir können messen. We can compare. Yes, wir können this, vergleichen. This is within the standard. Das ist innerhalb des Standards. We study the word for ourselves. Wir studieren das Wort für uns selber. We know how to read the Bible. Wir wissen, wie wir die Bibel lesen sollen. Read the New Testament. Lesen das Neue Testament. We understand that the heart needs to be established in grace. Wir verstehen, dass das Herz in der Gnade gefestigt sein muss. We let the peace of God rule. Wir lassen den Frieden Gottes and when things, herrschen. Things are wrong, the Holy Spirit will testify that something's wrong Und wenn here. Dinge nicht in Ordnung sind, wird der Heilige Geist das uns sagen. And these things can be discussed. Und diese Dinge, die sind offen für Diskussion. Now, David refused to stretch his hand against God's anointed. Und David hat sich gewehrt, seine Hand gegen den Gesalbten auszustrecken. This verse is misused by oftentimes by leaders. Dieser Vers wird oft von Führern missbraucht. Who refuse to allow people to question them. Die nicht zulassen, dass Leute es ihnen Fragen stellen. And they say, don't stretch your hand against God's anointed. Und sagen dann, streck deine Hand nicht aus nach Gottes Gesalbten. I am the leader of this church. I am God's anointed. Ich bin der Gesalbte Gottes. Don't you question ich bin der me. Du brauchst mich nicht fragen. Hinterfrag mich. Hinterfrag das nicht. Yeah. Don't question me. I am the anointed of God. Stell das nicht in Frage, ich bin der Gesalbte Gottes. Which actually means, was eigentlich bedeutet, I am not accountable to anybody. Ich muss niemanden Rechenschaft That's abgeben. What they're actually saying. Das ist eigentlich, was sie sagen. And when someone is not accountable to anybody but God, und wenn jemand niemanden gegenüber Rechenschaft abgibt, außer Gott gegenüber, you set the situation up for spiritual abuse. Dann ist das Tor offen für geistlichen Missbrauch. Now I picked up this came from the internet. Das kam jetzt vom Internet. It comes from a church in called the Philadelphia Church. Kommt von einer Gemeinde, die ist genannt die something like that. Delphia Gemeinde anyway, so ähnlich. They had this little what do you call it? Document or something. Da war eben so ein Dokument on spiritual abuse. Über geistlichen Missbrauch. If you want to go there, it's yahstruth.com. Es ist yahstruth.com. What? Yeah. Is that what I said? Yeah, yeah. Really? yahs. Truth. Und dann kommt Truth, eben das englische Wort Truth, Buchstabiert T-R-U-T-H, ja. .com. Okay, .com. .com, ja. Okay, recognizing spiritual abuse. Geistlichen Missbrauch erkennen können. Okay. Before I read this, I'll read the verse that they're using. Bevor wir da hineingehen, möchte ich erst einmal den Vers lesen, der da verwendet wird. Ezekiel 34. Und zwar ist es Ezekiel 34. And I'll just read this real quick and you see how angry God can get at leaders. Wie Gott sich ärgern kann über Führer. Because leaders can be abusive. Weil eben Führer können Leiter können sehr sehr missbräuchlich werden. And people in the church can be equally as abusive. Und Leute können in der Gemeinde können aber auch so Missbrauch treiben. There needs to be accountability everywhere. Das heißt, es muss auf jeder Seite muss Rechenschaft abgelegt werden. To protect both preacher and Prediger zu beschützen from abuse. Und Gemeinde von Missbrauch. Look at this in verse 1 of chapter 34. Also Hesekiel 34 Vers Kapitel 34 Vers 1. Then the word of the Lord came to me saying. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Prophesy and say to those shepherds. Weissage und sprich zu ihnen den Hirten. Thus says the Lord God. So spricht der Herr, Herr. Woe, shepherds of Israel, who have been feeding themselves. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Feeding their egos. Ihre Egos. Should not the shepherds feed the flock? Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? You eat the fat and clothe yourselves with wool. Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. You slaughter the fat sheep without feeding the flock. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Those who are sickly, you have not strengthened. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt. The diseased you have not healed. Und das Kranke nicht geheilt. The broken you have not bound up. Und das Gebrochene nicht verbunden. The scattered you have not brought back. Und das Versprengte nicht zurückgebracht. Nor have you sought for the lost. Und das Verlorene nicht gesucht. But with force. Sondern mit Härte. And with severity. Habt ihr über sie geherrscht. You have dominated them. Habt ihr über sie geherrscht. Wow. This is spiritual abuse. Das ist geistlicher Missbrauch. Now this is where people who are, we are all under shepherds of Jesus Christ. Wir sind alle eben unter Hirten unter Jesus Christus. This is where the leadership has to be like a thermometer in the church. Daher muss die Leitung wie ein Thermometer funktionieren in der Gemeinde. It has to be brought to our knowledge that these people are hurting. Wir müssen aufmerksam gemacht werden, dass es da Leute gibt, die verletzt sind. We have to find out what we can do. Und wir müssen rausfinden, was wir da tun können. Leadership is not omniscient. Denn die Leiterschaft ist ja nicht allwissend. I was praying for Doru in the hospital. Ich habe für Doru im Spital gepredigt. On Wednesday. Am Mittwoch. And he had died on Monday. Doch am Montag ist er schon gestorben. And nobody even told me. Keiner hat mir das gesagt. We have to communicate. Wir müssen kommunizieren. There are people who are hurting who need someone to go. Da gibt's Leute, die eben verletzt sind und da muss jemand hin. And this is the power of the small group. Und das ist eben die Kraft der Kleingruppe, das Vermögen. If we are pastor-centered, wenn wir auf den Pastor ausgerichtet sind, abuse can easily happen. Dann kann Missbrauch leicht passieren. Number one, because the pastor is only one person. Erstens, der Pastor ist ja nur eine Person. And if he's got to run after every single person that is struggling, wenn er jeden nachläuft, der sich abmüht und abkämpft, he's gonna fall apart. Dann wird er selber emotionally, physically, zusammenbrechen, emotionell und körperlich. He's gonna get reactionary. Er wird dann auch nur gereizt sein. He's going to try to protect himself. Wird versuchen, sich nur selbst zu verteidigen. And then in trying to survive, he may become abusive. Und um zu überleben, wird er dann Missbrauch And treiben. Then the cycle begins. Und dann fängt dieser Zirkulus an. Just like any dictator in the world, like we had in Romania. So wie mit jedem Diktator in der Welt, so wie zum Beispiel in Rumänien. Someone steps into power, wants to fix everything. Jemand bekommt kommt an die Macht, will alles richten. People don't appreciate it. Die Leute, die wollen das he nicht. Thinks or they think, and suddenly it's he begins to protect himself and build walls. And ja, es gibt Konflikte. Er wird sich jetzt zurückziehen, wird Mauern more aufbauen. And more secret police, and it gets worse and worse und and worse. Und es ist noch mehr Geheimpolizei und noch mehr und noch mehr. Until you have a revolution. Bis dann die Revolution gekommen ist. Okay, let's read on. weiter. Verse 5. Vers 5. And they were scattered for a lack of a shepherd. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren. This is again the beauty of the small group. Das ist die Schönheit der Kleingruppe. This September we're going to invite more people into our small groups. Im September werden wir mehr Leute in die Kleingruppen einladen. Our small group is splitting. Unsere Kleingruppe, die teilt sich jetzt we're auf. Starting two now from ours. Wir fangen zwei an von unseren. Two couples are going this way, three couples are going that way. Zwei Pärchen gehen in die eine, drei in die andere Richtung. Three are inviting two more and we're inviting more into ours. Drei inviten noch welche dazu und wir laden auch wieder wen dazu ein. And this way we can really keep an eye on where people are at. Und wir können dann tatsächlich im Auge behalten, wo sich die Leute befinden. For their sake. If they're going through something, if they need to be built up, wenn die gerade was durchmachen, wenn sie aufgebaut werden müssen, if they're straying away into distractions, oder wenn sie sich einfach abgelenkt werden. Hey, how you doing? You haven't been in a small group in 2 months. You okay? Hey, du gehst uns ab. Du warst schon 2 Monate lang nicht mehr in der Kleingruppe. That's accountability. Das ist auch Rechenschaft. Accountability on every side. Rechenschaft ablegen nach jeder Seite. Das ist das Gesündeste, was man in einer Gemeinde Look haben at verse 5 again. They were scattered for lack of a shepherd. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren. They became food for every beast of the field. Und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. The lust of the world. Und zwar nämlich die Lust der Welt. Situations, conflicts. Situationen, Konflikte. They're not being fed. Nobody cares for them. Sie werden nicht versorgt. Sie sind jedem egal. This has to come from a team, a leadership team. Das muss eben kommen von einem Team, von einer Gruppe von Leitern. Not from a person or 3 or 4 pastors. Nicht von einer Person oder von nur 3 oder 4 Pastoren. It has to come from us as a community. Es muss von uns als Gemeinschaft kommen. Number 6. 6. My flock wandered through all the mountains. Und irrten umher meine Schafe auf allen Bergen. And on every high hill. Auf jedem hohen Hügel. My flock was scattered all over the surface of the earth. Und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. And there was no one to search or seek for them. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt. Therefore you shepherds. Darum, ihr Hirten, hear the word of the Lord. Hört das Wort des Herrn. As I live, declares the Lord God. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Surely because my flock has become a prey. Für wahr, weil meine Schafe zum Raub. My flock has even become food for all the beasts of the field for lack of a shepherd. Und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind. And my shepherds did not search for my flock. Weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten. But rather the shepherds fed themselves and did not feed the flock. Sondern die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten. Therefore you shepherds hear the word of the Lord. Darum ihr Hirten hört das Wort des Herrn. Thus says the Lord God. So spricht der Herr. Behold, I am against the shepherds. Siehe, ich will an die Hirten. I shall demand my sheep from them. Und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern. And make them cease from feeding them. Und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. So the shepherds will not feed themselves anymore. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden. We could say feed their egos. Das heißt ihre Egos. But I shall deliver my flock from their mouth. Und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten. That they may not be food for them. Dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Now this comes from this church in Georgia. Das ist von einer Gemeinde vom Bundesstaat Georgia. Recognizing spiritual abuse. Geistlichen Missbrauch erkennen. Spiritual abuse situations can be recognized quite readily. Die Situationen oder wo eben geistlicher Missbrauch vorkommt, können eigentlich leicht erkannt werden. People involved generally think things are not. Let me say this again. People involved. Die Leute, die involviert sind. Begin by feeling that things just don't seem right. Beginnen zu spüren, dass es Dinge nicht ganz in Ordnung sind. Now, two things can happen here. Hier können jetzt zwei Dinge passieren. You can have one or two people. Man kann ein oder zwei Leute haben. Who have the problem. Die das Problem haben. And come into a healthy community. Und in eine gesunde Gemeinschaft eintreten. And begin to accuse falsely. Und falsch anklagen. And say, there's something not right here. Und sagen, da ist etwas nicht in Ordnung. When the community feels it's right. Obwohl eigentlich die Gemeinschaft das Gefühl hat, es ist alles in Ordnung. Someone comes into our worship, we're worshiping. Jemand kommt hinein, während wir den Anbetungsgottesdienst machen. And they bring accusation. Und die werfen vor. This is nothing but the world. Das ist ja nur die Welt. This is nothing but carnality. Das ist ja nur Fleischlichkeit. And they're the only ones who feel like this with one or two other people. Und nur vielleicht ein oder ein zweiter fühlen das so. What's the solution? Was ist die Lösung? They can voice their opinion. Sie können ihre Meinung sagen. Bring it to an elder. Sie können es zu einem Ältesten bringen. The elders can bring it to the elders board. Die Ältesten können es zum Vorstand bringen. The church leadership can talk about this. Die Führung, die Gemeindeleitung kann das besprechen. If the elders feel, you know what, maybe they have a point here. Wenn die Ältesten meinen, ja, vielleicht hat das vielleicht ein Fundament. We can talk to the General Assembly about this. Dann sprechen wir mit der Generalversammlung darüber. But if the elders think, wait a minute, nobody here agrees with you. Wenn die Ältesten aber sagen, Moment einmal, keiner sieht das so wie du. In fact, I'm completely blessed. Eigentlich, mich segnet das eigentlich total. See, then the elders are there to protect the church from people who will come in. Dann sind die Ältesten dazu eben da, die Gemeinde zu beschützen von jenen, die reinkommen. In Acts chapter 20, verse 28, wie es so schön heißt in Apostelgeschichte 20, 28, it says that God has the Holy Spirit made you shepherds. Der Heilige Geist machte euch zu Schafhirten. Over the flock, über die Herde. To protect the flock, um die Herde zu beschützen. Wolves, von Wölfen. Who will come from outside, die von draußen kommen. And from inside, aber auch von drinnen. And they will not spare the flock. Und die verschonen die Herde sicher nicht. The few people, ein paar Leute, who will look to find fault, die nach Fehlern suchen, and bring accusation, Anklagen vorbringen, and try to infect an entire healthy community, um eine gesunde Gemeinschaft krank machen, infizieren, because the problem lies with them, weil das Problem eigentlich bei denen liegt, in one of many areas. Can be, anything. Kann irgendwas sein. That's the one side. Das ist die eine Seite. This is the other side. Die andere Seite. Okay, here's the first characteristic. Hier ist das erste Charakteristik. Leaders will always need to have absolute control and the final authority. Leiter wollen immer absolute Kontrolle haben im letzten Entschluss. Number two. Zweitens. Leaders will be insecure. Leiter werden unsicher sein. And will interpret any questioning as a direct challenge to their authority. Und werden alles, was hinterfragt wird, sofort persönlich interpretieren, dass ihre Autorität angegriffen wird. Drittens. The abusive church. Die missbrauchende Gemeinde. Oder die missbrauchte Gemeinde. The abusive church will exhibit a clear hierarchical structure. Wird eine klar hierarchische Struktur haben. Now everything has a hierarchy in the beginning. Am Anfang ist Hierarchie da. There's a critical point. Da gibt's einen kritischen Moment. Where those who began, wo die angefangen, whether haben, it's a pizzeria or whatever. Ob es jetzt eine Pizzeria war oder was auch immer. Or IBM. Oder IBM. Have to be accountable to someone. Mussten Rechenschaft ablegen jemandem. To some group of people. Einer Gruppe von Leuten. If everyone is investing their time and their money to support this organization, wenn jeder seine Zeit und sein Geld investiert, um diese Organisation zu unterstützen, in the beginning the trust culture holds it together. Dann ist es eine Kultur des Vertrauens, die das zusammenhält. As it grows, doch wenn sie dann that sich dann trust wächst, culture can be easily abused both ways. Kann diese Vertrauenskultur nämlich in beide Richtungen hin missbraucht werden. Then accountability has to be brought in. Checks and balances. Dann müssen eben diese gegenseitigen Kontrollen müssen dann gebraucht werden. Okay. But this particular abusive church. Aber diese spezielle missbrauchte Gemeinde oder die missbrauchende Gemeinde. Continues in a structure. Fährt fort in einer Struktur. Where one person leads and is accountable to no one. Wo eine Person in der Leiterschaft steht, die niemanden Rechenschaft abgibt. Except God. Außer Gott. Because they quote verses like 1 Samuel 24. Weil sie zum Beispiel Verse verwenden wie 1. Samuel 24. Streck deine Hand nicht aus nach Gottes Gesalbten. Ich bin eben Gott gegenüber, muss ihm Rechenschaft abgeben, so wie eben der König Saul. And this is bad hermeneutics. Und das ist sehr schlechte Interpretation der Schrift. Okay, number 1, 2, 3, 4. The abusive leader is deceptive. Der missbrauchende Leiter ist trügerisch. He is not transparent. Er ist nicht transparent. He is not above lying. Auch er kann lügen. And deliberately engineering circumstances to get his own way. Und absichtlich Situationen so hin manipulieren, dass er seinen Willen durchsetzt. Number 5. Fünftens. The abusive leader and his cohorts have a list of unwritten, unspoken rules. Und eben dieser missbrauchende Leiter hat eine Kohorte und die haben zusammen eine unausgesprochenes Gesetz. Ja. Unwritten. They have their own rules. Sie haben ihre eigenen nicht verfassten, niedergeschriebenen Regeln. The Bible applies to you. Die Bibel, die wendet sich auf euch an. The congregation, but we have our own rules. Doch wir haben unsere eigenen Regeln. Number 6. Sechstens. There is little or no financial accountability. Es gibt wenige oder gar keine finanzielle Verantwortung Number oder Rechenschaft. Sechstens. They tend to have a dominating, in-your-face attitude toward those who are doing something wrong. Und sie haben eine sehr dominierende Haltung denen gegenüber, die einen Fehler machen. Number 7. Siebtens. Abusive leader is somewhat paranoid. Die Leiter, die missbrauchen, die sind auch paranoid. Doesn't like to keep records or minutes of meetings. Machen nicht gerne Aufzeichnungen von Versammlungen. Abusive leader loves things and uses people. Diese missbrauchenden Leiter, sie lieben Dinge und sie verwenden gern Leute. Abusive leaders. Und diese eben missbrauchenden Führer. Work very hard. Sie arbeiten sehr daran. At creating and maintaining a superior image. Ein aufrechtzuhalten, ein Bild, einen Eindruck der Superiorität, der Überhabenheit und Überlegenheit. There is likely to be noticeable discrepancy. Und trotzdem wird sehr leicht Diskrepanzen werden leicht this auffallen. This is the next point, not that same. Next point. Nächster Punkt. Yeah. Ja. There is a noticeable discrepancy. Da ist eine sehr bemerkbare Diskrepanz between their mission statement zwischen ihrem Leitspruch and what they do. Und was sie wirklich praktizieren. Next point. Nächster Punkt. Performance-based approval. Anerkennung und Lob aufgrund von Leistung. Leistungsorientiert. Is heavily promoted. Wird sehr stark dort betrieben. Next point. An over-reliance on untested prophecy. Und ein zu starkes sich verlassen auf Vorhersagen oder auf Prophezeiungen, die nicht geprüft wurden. Ja, not allowing individuals to hear from God for themselves. Und sie lassen es nicht zu, einzelnen Individuen direkt von Gott für sich selbst zu hören. Next point. Nächster Punkt. People who choose to leave will do so under a cloud. Die sich entscheiden, wegzugehen, die werden das unter einer Wolke praktisch they machen. Will not be released with love of any kind. Das heißt, die werden praktisch hinausgedrängt, hinausgeschlichen und werden nicht mit Liebe hinausbegleitet. And last point, der letzte Punkt. Victims of abusive churches, Opfer von missbräuchlichen Gemeinden, very often manifest broken lives and crushed spiritual faith after departing. Haben zerbrochene Leben und gedrückten, niedergeschlagenen Geist, nachdem sie solche Gemeinden verlassen haben. Accountability Rechenschaft is important. Ist so wichtig. Accountability will save our church. Rechenschaft wird unsere Gemeinde retten. Abuse can start ignorantly. Missbrauch kann einfach ignoranterweise. Everyone has blind spots. Unwissend. Jeder hat seine eigenen blinden Stellen. Everyone is human. Jeder ist ein Mensch. It can start ignorantly. Es kann eben unwissend anfangen. It can start with the leader ignorantly. Oder unbewusst, es kann auch mit dem Leiter unbewusst Then it's anfangen. Reflected back. Dann kann es, wird es eben zurückgespiegelt. And suddenly it turns into this massive ping-pong match. Und dann ist auf einmal, steht auf einmal ein Schlagabtausch. But this is where we all get involved. Aber da sind wir alle involviert. To protect ourselves from abuse either way. Uns zu schützen vor Missbrauch, und zwar in beide Richtungen. We have nine elders. Wir haben neun Älteste. If you see something in the church and you have a bad feeling, wenn ihr etwas in der Gemeinde seht und euch nicht gut darüber fühlt, go to any of the nine elders. Dann wendet euch an einen dieser neun Ältesten. We'll be presenting them to the church soon. Wir werden sie der Gemeinde dann bald Most vorstellen. People know who they are. We're going to put their pictures up so everybody can see them. Die meisten wissen dann auch, wer sie sein werden. Wir werden auch ihre Bilder dann auch aufhängen. When David cut Saul's garment. Und als David von dem Saul seinen Gewandzipf abschneidete, it bothered him. Hatte er Gewissensbisse. It bothered him. If there's something bothering you, wenn dich etwas drückt, talk to an elder. Sprich mit einem Ältesten. I mean, you know, like, I don't like the color of the walls, you know. Zum Beispiel nicht so Sachen wie ich mag nicht die Farbe, also mit der Farbe, mit der ausgemalt worden ist. We're talking about realistic things. Nein, realistische Dinge. You know, I mean, I could see if it was like deep purple or something, you know. Ja, wenn es wirklich sehr ein dunkles Violett wäre oder so. Then it'd be like, I don't, you know, it's like those walls, they bother me. Ja, das verstehe ich, wenn dann jemand die Mauern, die Wände irritieren, aber. Right. And let the elder listen. Und lasst den Ältesten zuhören und sprich mit ihm. And let's be a church that just continues to enjoy the freedom of God. Und sind wir eine Gemeinde, die fortfährt, die Freiheit, die sie in Gott haben, zu genießen. In jedem Bereich. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you tonight. Wir danken dir heute. Each of us have a conscience. Jeder von uns hat ein Gewissen. Each of us walk with you. Jeder von uns geht mit dir. You are the anointed one. Du bist der Gesalbte. We are under shepherds. Und wir sind eben unter Hirten. Serving your church. Und dienen deiner Gemeinde. And whether we are ordained as pastors or not. Ob wir jetzt zu Pastoren ordiniert worden sind oder nicht. All of us have a responsibility. Alle von uns haben Verantwortung. To be our brother's keeper. Um auf unsere Brüder aufzupassen. So Father, we pray that you'd continue. So beten wir, dass du fortfahren möchtest. To bless our church. Unsere Gemeinde zu segnen. And to show us anything, Lord, that would threaten the spiritual. Und uns aufzeigen mögest alles, was bedroht. Anything that threatens the spiritual health of this church. Was die geistliche Gesundheit dieser Gemeinde bedroht. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.